Die ausländischen Freunde bewundern den Genossen Kim Jong-un, der die Würde und Macht der Demokratischen Volksrepublik Korea vor aller Welt demonstriert. Der Vorsitzende der Parlamentariergruppe in der Provinz, Haibar Pakhtunkhwa von Pakistan, und der Sekretär für internationale Angelegenheiten der venezolanischen Revolutionsbewegung, Tupac Amaru, sagten, mit seinem hervorragenden Staatsführer an der Spitze vereitle Korea alle Isolierungs- und Erdrüstungsmachenschaften der feindseligen Kräfte und mache erstaunliche Fortschritte. Die Welt habe durch den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusung 2, der unter der Leitung von Kim Jong-un stattgefunden habe, die wirkliche Stärke von Korea sicher anerkannt. Der Chefredakteur des russischen Zeitungsverlages Zabotra und der stellvertretende Vorsitzende der libysch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft betonten, dass der Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusung 2 die Hochachtung der fortschrittlichen Menschheit vor dem Herrn Kim Jong-un weiter gestärkt habe. Der Oberbefehlshaber der staatlichen Wachtruppen von Venezuela und der Vorsitzende des Schweizerischen Korea-Komitees würdigten den Marschall Kim Jong-un, der die revolutionäre Sache vom Präsidenten Kim Il-sung und dem Herrn Kim Jong-il glänzend fortsetzte und Korea zum mächtigsten Staat entwickelte, den selbst die stärksten Feinde nicht anzutasten wagen.